gemacht, die Konferenzeinleitung? Das ist eine gute Frage, wer die Konferenzeinleitung macht. Das macht Jakob. Chapter Head. Jakob. Ja, genau. Das stellst du vor? Ja, das ist gut. Machst du? Fand ich gut. Dann muss ich mir meinen Docs. Danke auch. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe mir gedacht, ich möchte das Teaching beginnen mit so, ich habe es drei Begegnungen genannt. Also ich habe so in meinem Kopf, in meinem Hirn herumgewühlt und irgendwie so überlegt, wo ich irgendwie biografisch, bevor ich mich irgendwie im Zuge von Platypus mit der Saal auseinandergesetzt habe, irgendwie mit dem in Berührung gekommen bin. Und das erste ist so eine recht diffuse Erinnerung von so einem runden SPD-Geburtstag, ich glaube Parteitag, wo so ein Spruchband Ferdinand der Saal im Hintergrund des Redners irgendwie hängt. Und irgendwie hat man dann so erwartet, so als Jungkommunist, der wird jetzt irgendwas über den Marxismus in der SPD sagen, also dass sie den wollen oder dass sie den nicht wollen, wie auch immer. Aber irgendwie hat es ganz gut hinbekommen, darüber, dass es sich einfach auf der Saal bezogen hat, diese Zeit rausfallen zu lassen. So, das wäre so die erste Szene. Die zweite Szene war so, wie ich begonnen habe zu studieren. Ich glaube, die machen das immer noch. Ist so, dass die Studierendenorganisation der SPÖ, also der Sozialdemokratie in Österreich, so Papierbeutel mit Goodies verteilt hat, wo oben steht, zu sagen, was ist die revolutionärste Tat? Zitat Rosa Luxemburg. So, also das war die zweite Szene. Ich werde danach kurz sagen, was das mit Ferdinand Lassalle zu tun hat. Und meine erste theoretische Berührung mit Lassalle, also linksradikaler Student, war, dass ich den Sammelband des Rätekommunisten Willi Huhn gelesen habe, Der Etatismus der Sozialdemokratie hat er geheißen, der so die gesamte integrative Rolle der SPD in den deutschen Staat hinein als eine Folge dessen betrachtet, dass die SPD sich nie wirklich vom Lassalleanismus, hat er es genannt, trennte, und nur oberflächlich der Marxismus mit Leuten wie Bebel und Kautsky das Heft in der Hand hatte. Vielleicht Willi Huhn als Rätekommunist, der stellt dann noch gern Rosa Luxemburg mit Lenin gegenüber, und zudem gibt es noch ganz viele andere Sachen zu sagen, aber wir können es auch einmal damit belassen. Also ich würde sagen, so der Opportunist Lassalle dient auf der einen Seite zur Verdrängung des Marxismus aus der Geschichte der SPD und den vermeintlichen Marxisten als Ausrede für das Scheitern der Weltrevolution. Zum Revolutionär Lassalle kommt man nur noch, wenn man nachschaut, woher dieses Zitat, das Rosa Luxemburg zugeschrieben wird, herkommt. Nämlich, sie zitiert in der Junius-Broschüre genau mit diesen Worten eben Ferdinand Lassalle. Also es ist spannend, dass man quasi, es ist euch schon klar. Und mit diesem Zitat, mit den Worten, mit denen Rosa Luxemburg irgendwie Lassalle zitiert, das zu sagen, was ist die revolutionärste Tat sei, geht man in Lassalles Vorträge übers Verfassungswesen rein, das recht gut in den historischen Rahmen reingeht, in dem es heute gehen wird. Genau. Also in den Rahmen des Verfassungsstreits. Beginnen tut das Ganze mit dem italienischen Krieg, also dem sogenannten italienischen Krieg am 26. April 1859. Erklärt Österreich als Teil des Deutschen Bundes dem norditalienischen Königreich Piemont-Sardinien den Krieg und durch im Vorjahr geschlossene Defensivbündnisse trat eine Beistandspflicht Frankreichs unter Napoleon III. In Kraft. Und nun stellt sich die Frage, also für sowohl Lassalle als auch Marx, wie Preußen und Deutschland in dieser Situation agieren sollten, beziehungsweise welche Position hier von Revolutionären eingenommen werden sollten. Und obwohl sich LaSalle und Marx darüber einig waren, dass eine möglichst große Einigung Deutschlands unter revolutionärer Führung das erstrebenswerteste Ziel war, sah sich LaSalle in der Propaganda, die Österreich im Rest Deutschland betrieben hat, einer sogenannten, er nennt es Franzosenfresserei der übelsten kontrrevolutionären Sorte gegenüber. Und meint deshalb, dass er gegen diese antifranzösische Propaganda, die in erster Linie kontrrevolutionäre Ausrichtung hat, propagieren müsste, und fängt deshalb an, kleindeutsche Propagandaschriften zu verfassen. Meint aber in seiner Kommunikation mit Marx, dass er, dass es schon richtig finden wird, wenn es quasi eine größere deutsche Einigung gäbe, aber genau, wie gesagt, diese kontrrevolutionäre Propaganda zwingt ihn seiner Ansicht nach dazu, auf der Seite Preußens eigentlich zu agieren und nicht auf der Seite Österreichs. Genau. Also entgegen dem, was er für richtig hält. Und das optimale Szenario für LaSalle in diesem Zusammenhang oder was er erreichen will, ist, dass die Hohenzollern Krieg gegen Frankreich führen, aber gegen den expliziten Willen des Volkes und sich damit gleichzeitig delegitimieren und die deutsche Einheit voranbringen, wohingegen Marx stark dagegen war, auch nur den Anschein zu erwecken, man sei für Aktionen, die Deutschland zerreißen mussten, also die quasi Österreich aus Deutschland entfernen mussten. LaSalle war, wenn man so will, mehr im, heute nennt man es Diskurs verhaftet, also on the ground von diesen politischen Auseinandersetzungen, während Marx so eher das größere Bild vor Augen hatte und vor allem dagegen war, etwas zu propagieren, was man eigentlich für falsch hält. Aber beide, und das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang das Wichtige nochmal zu betonen, dachten darüber nach, wie die Revolution erfolgreich sein konnte und nahmen entsprechend Positionen ein. Also es ist so die erste Auseinandersetzung. Also Marx und LaSalle hatten davor schon miteinander zu tun, aber das ist so die erste größere politisch-inhaltliche Auseinandersetzung, die die führen. Auch nicht öffentlich, aber es ist zumindest da. Danach, also nach diesem italienischen Krieg, kommt es zum Verfassungsstreit in Preußen, weil eben infolge dieses Krieges kam es in Preußen zur Einsicht, dass das Militär reformiert gehörte und mehr Budget verlangte, um sich gegen Frankreich und Österreich auch in Zukunft behaupten zu können. Und dass so eine Reformierung oder Modernisierung notwendig war, war auch in liberalen Kreisen durchaus nicht unbestritten. Die Frage war nur, wie diese aussehen sollte, und nach Ansicht des Kaiser Wilhelms, sollte die Landwehr das letzte, was so nach 48 noch so an Volksbewaffnung, wenn man es so nennen will, vorhanden war oder in Richtung Milizen vorhanden war, die sollten ihre Selbstständigkeit vollständig verlieren. Die Ausbildungszeit sollte sich irgendwie auf 3 Jahre verlängern im preußischen Militär, worin die Liberalen sehr zu Recht irgendwie einen breiten Rahmen für Indoktrinierung von jungen Leuten gesehen haben, weshalb sie dagegen waren. Und dem Kaiser sollte auch die absolute außerkonstitutionelle Kommandogewalt obliegen. Das waren so die 3 Gründe, warum die Liberalen gegen die Budgeterhöhung am Ende des Tages gestimmt haben. So. Genau. Moment. Der Grund, warum die Kommandogewalt ausschließlich beim Kaiser lag an der gescheiterten, stockenden Revolution von 1848. Also das war, wenn man so will, der Kompromiss zwischen den Bürgerlichen und den Hohenzollern, die halt gesagt haben, so ja, okay, gut, ihr könnt da irgendwie euer Parlament haben, aber wir haben weiter die Kommandogewalt über das Militär. Und genau hier grätscht irgendwie Lassalle dann rein in diese Auseinandersetzung über das Verfassungswesen und meint, dass quasi ein Recht ohne eine Gewalt, die dahinter steht, um es durchzusetzen, also das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt ist. Also es müsste quasi der Konstitutionalismus, den die Preußen gerade betreiben, ist eigentlich ein Scheinkonstitutionalismus, der notwendig zu solchen Krisenerscheinungen führen muss. Also man muss dazu sagen, was irgendwie diese Ablehnung von Budgets durchs Parlament irgendwie nach sich gezogen hat, waren mehrmalige Auflösungen der Parlamente mit anschließenden Neuwahlen, was jedes Mal dazu geführt hat, dass die Fortschrittspartei, die sich im Zuge dieser Auseinandersetzung gegründet hat, auch erst von Anfang 17 Abgeordneten nach der zweiten oder dritten Neuwahl auf über 200 von 320, glaube ich, angewachsen ist, also ein unglaubliches Wachstum hingelegen hat, weil sie gegen diese Militärreformen waren. Aber, und das ist jetzt quasi die Kritik oder die Aufforderung von Lassalle gewesen, sie haben sich immer noch dazu hinreißen lassen, provisorische Budgets oder weiter tagende Sitzungen des Parlaments zu veranstalten und haben damit diesen Scheinkonstitutionalismus aufrechterhalten. Und Lassalle meint jetzt, der Konstitutionalismus, also die konstitutionelle Monarchie, ist die Staatsform, die die aktuellen Produktionsverhältnisse benötigen. Und jede Rückkehr zum Absolutismus würde Bedingungen herstellen, aufgrund derer einfach auch dieses rasante Bevölkerungswachstum, das es in jener Zeit gegeben hat, einfach nicht mehr die nötigen Produktionsbedingungen aufrechterhalten könnte. Das heißt, riesige Hungersnöte zur Folge hätte. Und interessant ist dann, dass so ein liberaler britischer Historiker, der Christopher Clark, meint dann auch, dass, also der hat 2005 oder 2006 seinen Wälzer über Preußen geschrieben, dass Wilhelm tatsächlich, also Wilhelm der Erste, da muss man vorsichtig sein, da gibt es ganz viele, tatsächlich eher dazu bereit gewesen wäre, abzudanken, um seinen vergleichsweise für Hohenzollern-Verhältnisse liberaleren Sohn irgendwie das Heft in die Hand zu geben, als tatsächlich den Absolutismus wieder einzuführen. Das heißt, es würde diese strategische Einsicht von Lassalle, glaube ich, habe ich noch nicht gesagt, dass die Parlamentarier in den Streik treten sollten, um eben von den Hohenzollern eine Entscheidung zu erzwingen, nämlich entweder den Konstitutionalismus aufzukündigen oder eindeutige Zugeständnisse zu machen. Und dazu waren die liberalen Kräfte und also vor allem auch die Fortschrittspartei nicht willens und nicht in der Lage. Mit dem Verweis darauf, dass es keine revolutionäre Situation sei und man die Lage in diese Richtung nicht eskalieren dürfe. Voll. Und warum diese Vorträge über das Verfassungswesen so wichtig sind, ist, dass es quasi der Ursprung eigentlich von Lassalles antibürgerliche Haltung darstellt. So. Also so diese bürgerlichen Kräfte sind quasi nicht mal dazu in der Lage, nichts zu tun. also ihrer parlamentarischen Tätigkeit einfach nichts, nicht nachzugehen, um eine Entscheidung hervorzurufen. Und deshalb kann man eigentlich auch von Ihnen in Bezug auf die Angelegenheiten von Freiheit nichts mehr erwarten. Genau. Gleichzeitig, also in dem Zeitraum, wo er diese Vorträge über das Verfassungswesen und über das Verfassungswesen hält, also es waren zwei Teile, also einmal über das Verfassungswesen und was nun, wo eben dieses berühmte Zitat von die Wahrheit auszusprechen ist das Revolutionärste, was man irgendwie tun kann, hat genau dort irgendwie seinen Hintergrund. Weil offensichtlich, oder das hat man vorher beim Italienischen Krieg gesehen, so dogmatisch hat er den Spruch nicht genommen für sich selbst. Aber die historische Situation hat ihm aufgedrängt zu sagen, das Revolutionärste, was man tun kann, ist auszusprechen, dass dieser Konstitutionalismus keiner ist. Genau. Gleichzeitig, also es findet 1862 statt, beginnt er Vorträge vor Berliner Maschinen, also Maschinenbauern zu reden, die so eine Hochburg der Fortschrittspartei waren und entsprechend auch Handwerkervereine hießen. Die Vorträge hatten den Titel über den besonderen Zusammenhang der Idee des Arbeiterstandes mit der gegenwärtigen Geschichtsperiode und hatten später einfach eher im Munde den Titel des Arbeiterprogramm. Genau. Genau, dort wollte LaSalle irgendwie bei einigen wenigen Arbeitern, von den vielen, die ihm zugehört haben, eine Ahnung von ihrer historischen Aufgabe aufschimmern lassen. Und hier zeigt sich euch auch am deutlichsten so der frühsozialistische bzw. vormarxistische Charakter von LaSalle, aber auch seine tiefe Kenntnis der radikal-bürgerlichen Philosophie, die, wenn man so wie hier ihren Abschied feiert, alle Quellen des Marxismus laufen hier bereits zusammen und schaffen es doch noch nicht, den letzten Schritt zu gehen. LaSalle erkennt den Charakter der bürgerlichen Revolution, die sich politisch erst verwirklicht, nachdem sie sich sozial längst durchgesetzt hat. Also wenn man sich das anschaut, das liest sich so ein bisschen wie der Platypus-Syllabus, oder? Da kommt irgendwie der ABCS und dann davor kommt irgendwie der Rousseau und die Bezüge sind sehr eindeutig, oder? Er sagt dann, ja gut, jetzt gab es diese bürgerliche Revolution, die hat sich sozial durchgesetzt über mehrere Jahrhunderte. Ich glaube, er führt dann den Reformationsstreit irgendwie als Beginn dieser sozialen Revolution an, aber es ist jetzt auch nicht so der Punkt. Der Punkt ist, es hat sich über mehrere Jahrhunderte durchgesetzt, um sich dann politisch zu verwirklichen, und er sieht dasselbe vor Augen für eine anstehende Revolution des vierten Stands der Armen und Arbeiter. Genau. Und auch wenn er so eine sehr verrechtlichte Vorstellung von jetzt so Revolutionen hat, oder? Also so jetzt quasi, die soziale Revolution hat stattgefunden und dann wird sie so rechtlich verwirklicht. Also eigentlich haben die Leute schon gleich produziert, aber jetzt bekommen sie den rechtlich gleichen Status. Trotzdem kommen dann, was? Danke. Trotzdem kommen dann so, ja, von Rousseau erwähnt er die Sittlichkeit der niederen Stände, und trotz seiner Idealisierung, wie gesagt, von Staat und Recht, führt er von jenem inspirierten Artikel, also von Rousseau inspirierten Artikel 16 der neuen Erklärung der Menschenrechte an, so erlassen vom französischen Konvent, der eigentlich einen recht großen Stolz und Vertrauen in Gesellschaft repräsentiert, so allgemein, der lautet: Jede Institution, welche nicht voraussetzt, dass das Volk gut und die Obrigkeit bestechlich sei, ist fehlerhaft. So einfach so Artikel 16 der neuen Menschenrechte, oder? Also was stellt dir die Gesellschaft in den Weg? Und obwohl der Vortrag in großen Zügen an das Kommunistische Manifest und sichtlich von ihm inspiriert ist, bleibt Lassalles Überhöhung von rechtlichem Status und sittlicher Staatlichkeit schlagend. So ist ein Kapitalist nur dann wirklich ein Bürgerlicher, wenn er sich irgendwelche rechtlichen Vorteile rausschlägt und das Wahlrecht einschränkt zu seinen Gunsten und ein Arbeiter quasi einer schlechten, elenden Stellung in der Gesellschaft die sittlichsten Seiten des Staates, erkennt, wie er mit diesen sittlichen Seiten des Staates so die Menschheit zur Freiheit erziehen kann. Nach diesem Vortrag, der also sogar irgendwie die preußische Zensur, die bei diesem Vortrag zugegen war, überlebt hat, gibt es dann doch 1863 einen Prozess wegen dieses Vortrags, wegen seinem vermeintlich revolutionären Potenzial oder wegen seines revolutionären Potenzials. Und das war recht üblich zu dieser Zeit, also bei diesen 48ern, also bei diesen 1848ern war das recht üblich, dass wenn man angeklagt wird, das als Öffentlichkeit nutzt, um sich nicht nur irgendwie vor dem Recht oder vor dem Richter zu verteidigen, sondern anzuklagen, wie, ja. Also Kritik an dieser Tatsache überhaupt zu formulieren. Und in dieser Verteidigungsrede, die er wegen diesem Vortrag des Arbeiterprogramms hält, geht er auf die Rolle zwischen Wissenschaft und Arbeiter ein und begründet damit eigentlich, also begründet. Es wird später von Luxemburg auch nochmal zitiert, also irgendwie schon begründet, aber ja. Entschuldigung, ich stehe gerade ein bisschen, aber es geht gleich wieder. Ja, damit begründet er eigentlich die wissenschaftliche Leitung der Partei. So. Also, dass die Organisation der Arbeiter sich an wissenschaftlichen Fortschritt orientieren sollte. Genau. Geht ein bisschen weiter. Im selben Jahr beschließt der Nationalverein, Arbeiter auf die Weltausstellung nach London zu schicken. Das klingt recht zufällig und so, was soll da jetzt draus werden, denkt man sich. Aber diese Arbeiter, die auf die Weltausstellung geschickt werden, sollten entsprechend ihren Arbeitskollegen und anderen Arbeitern davon berichten, was dort passiert ist, was eine riesige Kette von Arbeiterversammlungen und Planungen von Arbeiterversammlungen zur Folge hatte, die immer weiter ausgeartet sind, also die immer größer wurden, unter anderem betrieben von letztlich vorbereitet die eine deutschlandweite Arbeiterversammlung vom sogenannten Leipziger Zentralkomitee, also schön, die hervorgegangen sind aus einer Spaltung des Arbeiterbildungsvereins und quasi die andere Seite, die nicht von Bebel und später Wilhelm Liebknecht vertreten wurde, sondern von jemandem namens Walteich, einen anderen Namen habe ich jetzt vergessen, dieses Leipziger Zentralkomitee, das vermehrt auf eben Arbeiterversammlungen zur Erörterung der politischen Lage und immer weniger bis dann gar nicht mehr auf Bildungsarbeit im weitesten Sinne der Arbeitervereine ihr Augenmerk hielt, haben eben versucht, diese Arbeiterversammlungen hervorzurufen und haben sich im Zuge dessen an LaSalle gewandt. Der ihnen so jetzt, der ihnen quasi eine programmatische Richtung geben sollte. Das sogenannte offene Antwortschreiben. So, also die haben ihm Fragen gestellt, er hat darauf geantwortet und im Endeffekt, was steht da drinnen? Ich kürze es ein bisschen ab. Also die Arbeiter sind qua eines ehernen Lohngesetzes dazu verdammt, ewig am Existenzminimum herum zu vegetieren, was heißt, wenn die Produktion gut läuft und die Nachfrage hoch ist, dann kriegen die Arbeiter mehr Geld und wenn sie mehr Geld haben, haben sie mehr Kinder und wenn sie mehr Kinder haben, dann ist das Angebot von Arbeit größer und das heißt, der soziale Status der Arbeiter sinkt wieder. Und irgendwie pendelt sich das Ganze dann am Existenzminimum ein und alles, was über dieses Existenzminimum geht, geht als Profit den Kapitalisten zugute. Das Einzige, was er sieht, was mit dieser Logik brechen kann, ist, wenn die Arbeiter selbst die Produktion in die Hand nehmen und er sieht das verwirklicht oder als Potenzial in Produktivgenossenschaften. Er sieht, dass irgendwie Arbeiter ganz, ganz wenig Geld haben und schwerlich irgendwie Geld zusammentragen können, um dann gemeinsam eine Produktivgenossenschaft zu gründen. Deshalb soll wer da jetzt das Startkapital vorschießen, der Staat. Wie bringt man den Staat dazu, irgendwie mit dieser Förderung der Arbeiterproduktivgenossenschaften herauszurücken? Dadurch, dass man ein allgemeines Wahlrecht einführt und damit so den Druck erhöht, dass das verwirklicht wird. Deshalb sagt er, ist also quasi als Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereines ist die erste und einzige wirkliche Ausrichtung und Forderung das allgemeine Wahlrecht. Und alle gesellschaftlichen alle anderen gesellschaftlichen Fragen wie so Gewerbe und Versammlungsfreiheiten treten erstmal in den Hintergrund. Es gibt, muss ich jetzt kurz raussuchen, es gibt so eine Beschreibung von August Bebel, also der zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein Marxist war, in seiner Autobiografie, wo er schreibt, dass das Antwortschreiben LaSalles machte auf die Arbeiterwelt nicht entfernt den Eindruck, den in erster Linie LaSalle und nächst ihm der kleine Kreis seiner Anhänger erwartet hatte. Ich selbst verbreitete die Schrift in ungefähr 2 Dutzend Exemplaren im gewerblichen Bildungsverein, um auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Dass die Schrift auf die Mehrzahl der damals in Bewegung stehenden Arbeiter so wenig Eindruck macht, mag heute manchen unerklärlich erscheinen. Und doch war es natürlich. Nicht nur die ökonomischen, auch die politischen Zustände waren noch sehr rückständige. Gewerbefreiheit, Freizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, Pass- und Wanderfreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit waren Forderungen, die dem Arbeiter der damaligen Zeit viel näher standen als Produktivassoziationen, gegründet mit Staatshilfe, von denen er sich keine rechte Vorstellung machen konnte. Der Assoziations- oder sagen wir der Genossenschaftsgedanke war erst im Werden. Auch das allgemeine Stimmrecht schien den meisten kein unentbehrliches Recht zu sein. Einmal war wie mehrfach hervorgehoben, die politische Bildung noch gering, dann aber erschien der großen Mehrzahl der Kampf des preußischen Abgeordnetenamts gegen das Ministerium Bismarck als eine tapfere Tat, die Unterstützung und Beifall, aber keinen Tadel und keine Herabsetzung verdiene. Also es ist auch ungefähr die Vorstellung, die Marx gegen Lassalle irgendwie anführt, dass es eigentlich mehr um bürgerliche Rechte geht, anstatt einfach das allgemeine Wahlrecht durchzuboxen, um dann... Was ist das? Ah, es gibt Stimmung, okay. Genau. Aber seit dieser Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gründet sich, Lassalle überlebt ihn nicht lange und versucht, weil eben die Agitation stecken bleibt und zwar dieser Verein wächst und wächst, aber lange nicht in dem Ausmaß, wie es sich Lassalle vorgestellt hätte und auch irgendwie wusste, dass notwendig gewesen wäre, um dieses allgemeine Wahlrecht durchzusetzen. Und deshalb geht er sukzessive dazu über, zu versuchen, den Bismarck selber vom allgemeinen Wahlrecht zu überzeugen. Also im Sinne von, hey Bismarck, du magst die Bürgerlichen auch nicht, die Arbeiter mögen sie auch nicht, gib ihnen das allgemeine Wahlrecht und wir werden irgendwie schon so ein soziales Königtum installieren oder whatever. Genau. Wie hat sich, vielleicht kann man das noch einmal, also deshalb habe ich eigentlich diese Karte da aufgemacht, um irgendwie so eine Vorstellung zu vermitteln, wie auch dieser Verfassungsstreit am Ende gelöst wurde. Also wie gesagt, Wilhelm I. war eigentlich schon bereit dazu, irgendwie den Weg freizumachen für seinen liberaleren Sohn. Aber dann kamen Leute, Manteuffel hieß der Typ, glaube ich, kamen zu ihm und haben ihn quasi überredet, so hey, wir haben noch ein Ass im Ärmel, nämlich Bismarck. Und Bismarck hat sich dann quasi weiter durchregiert von einem provisorischen Budget zum nächsten, hat am Parlament massiv vorbeiregiert, bis er dann in 1865 die deutsche Einheit hervorgerufen hat und damit also Österreich aus dem Deutschen Bund herausgeworfen hat, die deutsche Einheit hervorgerufen hat und sich damit alle Kriege, Überziehungen von Budgets im Nachhinein wunderbar vom Parlament rückwirkend bestätigen lassen konnte. Also er hat sich ganz viel dafür entschuldigt, dass er das jetzt machen musste, aber das Resultat hat quasi für ihn gesprochen und damit war diese Verfassungskrisen beendet. Mit eben diesem Bismarck, Blut und Eisen, versucht jetzt Lassalle gegen das liberale Bürgertum das allgemeine Wahlrecht durchzusetzen. Ja, eigentlich reicht es dem Lassalle dann auch relativ bald, also die Agitation schleppt, er kann irgendwie seinem Drang an gesellschaftlicher Wirkmächtigkeit nicht ausreichend Boden geben oder sieht da irgendwie nichts weiter drin und ist eigentlich kurz davor, sich ins Exil in die Schweiz zurückzuziehen, um dort halt einmal eine ruhigere Zeit zu verbringen und diesen Verein anderen Leuten zu überlassen, aber er stirbt davor im August 1864 bei einem Duell. Was drumherum ist, kann man im Lokalen oder Wirtshäusern besprechen, aber genau. Wie geht es dann weiter mit diesem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein? Es übernimmt die, nicht nominell, aber irgendwie doch Führung, sein Nachfolger Schweizer, also warum bringe ich dieses Beispiel von Schweizer, weil es irgendwie jetzt so ausschaut, als ob die einfach nur aufs allgemeine Wahlrecht gehen würden und sonst irgendwie kein Leben mehr haben, was irgendwie tatsächlich der lassalianischen Programmatik entspricht, aber quasi kommt sein, sein Nachfolger Schweizer zum Zug, passieren andere Dinge. 1865 nämlich verbietet Bismarck durch den Kölner Polizeipräsidenten ein Abgeordnetenfest. Also da sind die Parlamentarier nach ihren Sitzungen immer hingegangen und Mehring schreibt, dann haben sich selbst für Sachen gefeiert, die sie nicht, also für Taten gefeiert, die sie nicht begangen hatten. Aber selbst so ein Gelage aus Parlamentariern ist dem Bismarck dann entweder aus purer Böswilligkeit oder weil er gerade wieder irgendeinen Grund braucht, um dem König zu zeigen, dass er irgendwie mit diesem Parlament sehr gut umgehen kann, lässt er das verbieten. Und daraufhin sagen die Abgeordneten, nein, das geht nicht, wir machen jetzt trotzdem so ein Demokratie- oder Abgeordnetenfest halt woanders und laden dazu irgendwie 200 Leute ein, von den, also so nur zur Illustration, von den 200 Abgeordneten sagen irgendwie, die eingeladen werden, sagen 160 zu, 80 kommen dann wirklich und von diesen 80 bedanken sich dann noch einmal offen und schriftlich 41 beim Veranstalter dieses Gelages. Alle anderen haben irgendwie Angst davor, im Gefängnis zu landen, weil sie irgendwo saufen gehen. Der Schweizer sagt dann, nein, man muss diese Fortschrittspartei, wenn und die Zeitung dieses Arbeitervereins, der Sozialdemokrat, agitieren für Kundgebungen und Proteste von Arbeitern auf dem gesamten Gebiet, um irgendwie potenzielle Angriffe auf Vereins- und Koalitionsrecht abzuwehren, was zur Folge hat, dass dass reihenweise Leute irgendwie im Gefängnis landen, unter anderem der Schweizer selber, für, ich glaube, 16 Monate im Gefängnis landet und irgendwie ein Jahr alle bürgerlichen Ehren verliert. Und damit haben sie eigentlich hat dieser Arbeiterverein auf propagandistischer Ebene eigentlich gewonnen, weil er so gezeigt hat, hey, keine Ahnung, die können nicht einmal irgendein Fest veranstalten und wir organisieren irgendwie einen breiten Protest von Arbeitern dagegen. Genau, aus dem unter anderem heraus gewinnt Schweizer dann Richtung 1868 gehend, also auch ein paar Jahre später, die Vorstellung, dass, oder eines seiner Ziele, die Arbeiterbewegung zu einer Macht zu entwickeln, die durch den Polizeistaat nicht einmal zeitweise unterdrückt werden kann. Also noch nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein großes politisches Ziel, sondern ein organisatorisches, das so die Grundlage für sehr viel mehr gibt. Dann entwickeln sich zunehmend aus den Arbeiterbildungsvereinen rund um August Bebel und Wilhelm Liebknecht die sogenannten Eisenacher, die jetzt, von denen es Aussagen gab, dass sie eigentlich auch noch eigentlich irgendwie Lasallianer waren, aber irgendwie ihnen die Führung im Allgemeinen Arbeiterverein nicht gepasst hat. Und am Ende des Tages beginnt dann eine Entwicklung ab den 1870ern durch einen noch weiter zunehmenden Wirtschaftsboom. Also die Wirtschaft hat da die ganze Zeit geboomt irgendwie, aber in den 70ern geht es dann nochmal so richtig los, wo trotz massiven Produktionssteigerungen und Gewinnsteigerungen die Löhne relativ gleich geblieben sind, was heißt recht unmittelbar, dass Gewerkschaften eine recht naheliegende Angelegenheit sind, um mit diesem Problem irgendwie umzugehen, aber die Lasallianer hatten eben durch ihre Fokussierung aufs allgemeine Wahlrecht eigentlich den Gewerkschaften immer misstrauisch gegenübergestanden. Der Schweizer, so flexibel wie er da irgendwie ideologisch war, hat dann irgendwie gesagt, so nein, wir können das irgendwie nicht an uns vorbeiziehen lassen und hat reihenweise Gewerkschaften tatsächlich gegründet. Aber dieses ideologische Fundament des Lassalleanismus mit allgemeinem Wahlrecht, darauf folgend Produktivgenossenschaften, Gewerkschaften lenken eigentlich die Leute nur von diesen eigentlich zu erreichenden Zielen ab, hat damit zunehmend am Boden verloren und verschwindet dann mit der Einigung von Leuten, die eher Marx nahe standen, also Bebel und Wilhelm Liebknecht, am Gotha-Parteitag vollkommen. Also der Lassalleanismus hat als ideologische Richtung, wenn man so will, nicht als Struktur, quasi oder vielleicht würde Rosa Luxemburg sagen, dem wissenschaftlichen Fortschritt, weil die Bewegung und die Partei gelernt hat, dass sie die Gewerkschaften braucht und deshalb erkannt hat, dass das mit den Produktivgenossenschaften und dem allgemeinen Wahlrecht kein primärer Zugang ist. Ja, also der wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist weitergegangen. So, man ist im nächsten Schritt, man hat einen Fortschritt getan, man hat den Lassalleanismus überwunden. Was recht schön ist, was ich zitieren wollte, Franz Mehring schreibt in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie eben über diesen Gotha-Einigungsparteitag: Der Lassalleanismus erlosch in diesen Gotha-Tagen für immer, und doch waren sie die leuchtendsten Ruhmestage Lassalles. Wie recht immer Marx mit seinen positiven Einwendungen gegen das Gotha-Programm haben mochte, das Schicksal seines Programmbriefes zeigte klar, dass die Wege, auf denen sich in Deutschland eine mächtige und unbesiegbare Arbeiterpartei als Trägerin der sozialen Revolution entwickeln konnte, von Lassalle richtig erkannt worden waren. Genau. Also quasi der Lassalleanismus endet und eigentlich ist es die größte Sternstunde von Lassalle überhaupt. Und warum ich es zitiere, ist, weil diese Art und Weise, irgendwie auf Lassalle zu blicken, nach dem Scheitern der Revolution von 1918-19 eigentlich vollkommen verloren gegangen ist. Oder die Leute sind mehr oder weniger verzweifelt und suchen irgendwie die Gründe, warum das jetzt irgendwie nicht hingehauen hat. Zudem kommen 1926 noch die brieflichen Korrespondenzen zwischen Bismarck und Lassalle heraus, die kein Ruhmesblatt für Lassalle sind, also wirklich nicht. Aber damit beginnt eigentlich so eine Entwicklung von, dass man sagt, der Lassalle oder der Lassalleanismus sei quasi niemals überwunden worden, sondern hat irgendwie ständig in der Partei rumgekehrt, also ähnlich wie es der Willy Huhn oder fast genauso wie es der Willy Huhn gesagt hatte als Rätekommunist, aber und hat damit quasi den Marxismus vergiftet. Das Problem dabei irgendwo ist, dass genau dadurch eigentlich der historische Prozess oder eine dialektische Entwicklung vollkommen vom Marxismus getrennt wird. Also dass die Leute sich, die Marxisten wollen, sein wollen, sich aktiv dafür entscheiden, undialektisch zu werden. Weil sie meinen, also Hal Draper ist da irgendwie ein, sehr spät erst, Moment, ich muss kurz schauen, wann der, genau, 1989 meint Hal Draper zum Beispiel, es wäre kein Verlust gewesen, wenn man den Lassalle einfach aus der Geschichte streichen würde. So. Während für Rosa Luxemburg und Lenin, der die Partei hergestellt hat. Und irgendwo ist so die Frage, was man heute so damit macht, weil tatsächlich, wenn man so den Marxismus fortsetzen will und einfach so sagt, so gut, Ich stelle mich jetzt in die Tradition von Marx, Rosa Luxemburg, Lenin, Trotzki und und dann einfach so dabei so, okay, gut, ich muss jetzt erklären, warum 1917, 18, 19 nicht funktioniert hat. Dann landen die Leute bei eben genau bei solchen undialektischen Herangehensweisen, die behaupten, Lassalle oder der Lassalleanismus habe den Marxismus quasi verunreinigt, weil der irgendwie so jenseits von Geschichte existieren kann, oder I don't know. Aber vielleicht ist das ein guter Moment, um so aufzumachen für Fragen. So näher. Genau, was mir in den Kopf gekommen ist, zwischendurch, was auch zu der Dienstnachbarin geflüstert hatte dann, wir haben ja in den, bei einigen von uns haben wir jetzt im Übergang zum Wintersemester physiozistische Schriften gelesen und in dieser Fokus, das allgemeine Wahlrecht, und dann nutzt man praktisch den Staat, um Produktivgenossenschaften zu stärken, habe ich extrem so an den frühen Chartismus erinnert. Chartismus? Ja, und irgendwie habe ich dann gefragt, okay, ist das bewusst gewesen in dem Moment, grenzt sich das Teil davon ab, verpasst da irgendwie einen wichtigen Unterschied, ist, oder ja, wie würdest du das Verhältnis zwischen sozusagen diesen chartistischen Forderungen im allgemeinen Wahlrecht und halt das Selbstbewusst aufs allgemeine Wahlrecht sehen? Ich glaube, aber ich stelle mich darauf, es hilft eh, es hilft eh nichts. Ja. Ich muss stehen. Das ist ein bisschen Arbeitslosen, die jetzt hinsetzen, aber okay. Ich glaube, der erste Unterschied wäre, dass die Auseinandersetzung von Chartismus wirklich eine war, um die Durchsetzung der Demokratie voranzutreiben, oder? Also, und sehr viel und bei Lassalle sehr viel mehr Staatsidealisierung im Sinne Hegels mitspielt, oder? Also das ist irgendwie so der sittliche Wächter und die Instanz, die irgendwie ein moralisches und sittliches Leben, also die Menschen in so einem moralischen und sittlichen Leben erzieht. So. Ich glaube, das war beim Chartismus weniger vorhanden. Aber auf der anderen Seite ist es eine historische Bewegung und ja, vielleicht ist der Unterschied zum Lassalle auch nur, dass das zu dem Zeitpunkt halt auch schon stattgefunden hat, oder? Also, dass der so eine hegelianisch-rechtliche Staatsidealisierung predigt, nachdem Marx den 18. Primär geschrieben hat. So, das kann man den Chartisten nicht vorwerfen. Ich bin erst in den letzten 10 Minuten gekommen, wo ich habe zwei Fragen, die eine schließt an. Und zwar es gibt dieses Zitat, das vielleicht die Frage auch jetzt beantworten, das Zitat von Marx und Chartisten, das wir auch gelesen haben. Also in England, there was a revolution for universal suffrage about 1848 in France. Was universal suffrage for the revolution, or in the name of the revolution? Also, und vielleicht könnte man Lassalle so ja, im zweiten Sinne verstehen, also so das allgemeine Wahlrecht, das Mittel irgendwie sagen wir mal, Marxismus, die Partei voranzutreiben und nicht sozusagen so, die Revolution für ein allgemeines Wahlrecht, das dann, wie Marx sagt, for satisfying social needs, sondern mit dem höheren Ziel von der Revolution. Würdest du dazu stimmen? Das wäre meine erste Frage. Ich hätte noch eine zweite Frage, fragst du vielleicht. Okay. Also quasi, dass dass der Saal diese überhaupt eine Trennung aufmacht, oder? Ja. Also dass der Saal quasi so eine Trennung aufmacht von Zweck und Mittel, was das allgemeine Wahlrecht angeht. Überhaupt erst. Ja, klingt schön. Ich weiß nicht. Ich meine, oder? Also der ganze Zusammenhang, dass der dann wirklich irgendwie versucht, dass dann eigentlich den, also so quasi seinen Arbeiterverein für ein soziales Königtum einzuspannen, um dann dem Bismarck zu zeigen, dass er wirklich jetzt ein allgemeines Wahlrecht einführen soll, wenn ihm irgendwie diese Liberalen zu sehr auf die Nerven gehen. Es würde sehr dafür sprechen, dass diese Nennung von Ziel und Mittel da auftaucht. Ja. Was war das Zweite? Das Zweite ist so ein bisschen, ich meine, da hast du vielleicht das früher schon drüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen über einen Artikel von der Solti, ich weiß nicht, wo er ihn veröffentlicht hat. Aber wo ist er? In der Jungen Weg. Ja. Also wenn du da darüber sprechen lässt, dann unterbreche ich mich. Nein, nicht. Und zwar habe ich das erste eine Verbindung aufmacht von LaSalle zu Bernstein zu 1914 und der Verrat der Sozialdemokratie. So, mir scheint immer nicht seine ganze, also, und er mir scheint mir, er setzt sich so diese Sachen auseinander und liest es auf diese Art und Weise, was sehr seltsame Interpretation ist, um zu viel Linkspartei gerade zu kritisieren. Also irgendwie nicht die Linkspartei vertritt, irgendwie sozusagen das, was anscheinend LaSalle oder Bernstein gemacht hätten. So, der Punkt ist einfach, oder er sagt, dass also es ging um diese Abstimmungen im Bundestag und Bundesrat, die irgendwie das aktuelle deutsche Militärbudget durchpeitschen, oder? Also so dann, darum ging es am Ende des Tages, oder? Aber jetzt jenseits davon, wie man dazu geht, diese Linie LaSalle, Bernstein, 4. August, oder? Ist so ein. Also, es ist schön, weil es mir irgendwie so die Gelegenheit gibt, nochmal was aufzugreifen, was ich jetzt aus Nervosität übersprungen habe. Nämlich den Punkt, wie eindeutig ist es jetzt, dass einfach der 4. August eine Fortsetzung von LaSalle ist. Man kann sagen, okay, gut, mit dem Opportunismus, den er gegenüber Bismarck betrieben hat, um ihn irgendwo davon zu überzeugen, dass er jetzt das allgemeine Wahlrecht einführt, so ja, okay. Mit dem Opportunismus von Bernstein, so ja, okay. Aber auf der anderen Seite irgendwo ist dann der Punkt aus dem Verfassungsstreit da, oder? Und eigentlich mehr so jetzt nicht 4. August, sondern nach dem Ersten Weltkrieg, oder? Was ist mit der Revolution? Weil darum geht es eigentlich, oder? Es geht jetzt nicht darum, stimmt man Militärbudget zu oder nicht, also das kann schlimm genug sein, ja. Aber wie sieht es jetzt irgendwie mit der Revolution aus? Und diese, wieder um auf diesen Christopher Clark zurückzukommen, der sehr schön beschreibt, wie nach 1918 diese oberste Heeresleitung so tut, als ob Friedrich Ebert nicht Kanzler war. So. Also so, die haben irgendwie so eine diffuse Vorstellung von einem Thron, der zwar leer ist, ja, also der Kaiser ist irgendwie weg, aber irgendwie ist er noch da und dort geht die Loyalität hin. So. Und das ist eigentlich recht gut oder ein recht schönes Wiederauftauchen von dem, was der Saal in diesem Verfassungsstreit irgendwie kritisiert, oder? Also dass man keine, also so Regierung schon gar nicht, aber vor allem keine parlamentarisch-demokratische Verfassung aufrechterhalten kann, wenn irgendwie die Gewalt- und Militärmittel beim Kaiser liegen oder bei einer obersten Heeresleitung, die zwar keine Kaiser mehr hat, aber immer noch sich selber. So. Und in der Auseinandersetzung wäre es vielleicht schon klar, dass LaSalle von Seiten der Revolution gestanden wird. So. Also deshalb diese Reimung, oder? Da ist der Opportunismus, da hat der Lassalle irgendwie den Marxismus verunreinigt, oder? Also da ist man in Berührung mit Geschichte gekommen und da ist die marxische Kritik, die zieht durch, ja? Die verwirklicht die Revolution. Diese Gegenüberstellung sehe ich schon in dem Artikel von Inga Salke auch, aber das ist nichts, das ist kein Alleinstellungsmerkmal von mir. Das machen viele bis alle. So. Kann ich hören? Ja, vielen Dank, Matthias. Ich habe dich gefragt, dass er ja schon Ende, bevor jetzt die Fragerunde angefangen hat, diese Konzeption, wie du überhaupt darauf kamst, und das ist das mit der letzten Antwort aus dem Ausland gefragt. Ich würde also einen Satz aus dem Memorial vorlesen und dann in den Anschluss fragen. Das ist ein Mikrofon. Dialektisch ist nicht bloß die marxische Lehre, dass das Proletariat als das absolute Objekt der Geschichte zu deren ersten gesellschaftlichen Subjekt zu werden, die bewusste Selbstbestimmung der Menschheit zu realisieren vermöchte, sondern auch der Witz, den Gustave Doré, einen parlamentarischen Repräsentanten des Ancien Regime, in den Mund legt, dass es ohne Ludwig XVI. Nie zur Revolution gekommen wäre, dass daher diesem die Menschenrechte zu verdanken seien. Ich habe es ein bisschen gefragt, das hat mich so direkt erinnert, als ich in der Reaktion hatte, diese Frage mit Dialektik, was ist diese Berührung von Geschichte und dieser Vorwurf zu der äußeren Verunreinigung. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, selbst wenn man jetzt sagt, okay, Marxismus als Menschenkritik der proletarischen Bewegung irgendwie hat sich danach gearbeitet, dass irgendwie das halt sowas mit einer Partei, die quasi Gegenstand der Kritik war, überhaupt mitgeschaffen hat. Dann habe ich mal kurz ein bisschen, was bedeutet das, weil das ist ja jetzt am Ende auf dieser Debatte so nach dem irgendwie der Integration der SPD für uns heute darüber nachzudenken. Der was der SPD? Was bedeutet das nach so der Integration der SPD in, sag ich mal so, in die verwaltete Welt quasi? Was bedeutet das jetzt überhaupt? Wir würden auch einmal sagen, diese Linie, dass halt Bernstein, irgendwie Eber Noske, die ist irgendwie ein bisschen zu einfach. Aber ich habe es ein bisschen gefragt, heute, es gibt ja umgekehrt diese Idee von, weil Dialektik eben einen geschichtlichen Bezug hat. Heute haben wir dieselbe politische Bewegung, dass wir irgendwie die Frage von Dialektik stellen können. Also gründen wir die einfach wieder. Also wird es irgendwie so diese positive Idee von, gerade von Bernstein zum Beispiel, dass irgendwie viele Leute sich jetzt random wieder teilweise aus einer Rede kommunistischen Bewegung etc. der Positivige auf Bernstein beziehen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, gibt es so ein ähnliches Revival vielleicht, wie das jetzt wieder auf der Seite zieht, wenn man eigentlich so Neokotzianer sein will oder Neolassalianer, Neosozialdemokrat, um überhaupt wieder quasi den Gegenstand der Kritik aufzubauen? Und ist das nicht so ein bisschen quasi so eine ähnliche Arbeit jetzt wie wir schaffen wieder die Monarchie, dass wir dann die demokratische Opposition haben können, dass wir dann quasi wieder die Kritik haben können, so ein bisschen so. Warum ist es vielleicht so ein falsches, wir gehen zurück, um dann wieder vorwärts gehen zu können? Ja, also das ist, warum das da heute, das ist die Linie, die du, oder der Gedanke, den du damit verbindest, jetzt mit der Zeit zu gehen? Also einmal, da gab es jetzt gerade irgendeinen Jahrestag, ich glaube 200 Geburts- oder Todestag. Und deshalb gab es ganz viele Artikel über das Saal. Aber der eigentliche Grund, warum ich mich begonnen habe, mehr mit Lassalle zu beschäftigen, war tatsächlich, ich habe einfach Franz Mehrings Geschichte der deutschen Sozialdemokratie gelesen, und wenn man den guten Mehring kennt, ist er dann sehr, vor allem von mir hat es mal hagiographischen Schreibstil genannt, also das sind so heiligen Geschichten. So. Und irgendwie, die Leute haben es auch verdient, weil das waren halt Helden, oder? Aber irgendwie kam mir das komisch vor, oder? Alle schimpfen auf Lassalle und dann liest man den Mehring und alles nur ein Missverständnis, oder? Was der Marx, alle Konversation zwischen Marx und Lassalle, das war einfach nur persönliche Animositäten, die Marx gegenüber Lassalle hatte und hatte irgendwie keine politische Unterfütterung. Herr Draper meint, es kommt daher, dass Mehring die längste Zeit seines Lebens selber sehr also theoretisch und ideologisch sehr nah an Lassalle hing. Und dann stand da dieser Satz, den ich zitiert habe beim Godard-Einigungsparteitag, oder? Und irgendwie kam in dieser ganzen Auseinandersetzung mit so Lassalle-Kritiken, kam immer so mir auf, ja, aber widerlegt das jetzt diesen Satz von Mehring? Also das, der Gotha Einigungsparteitag, das Ende des Lassalleanismus und die Sternstunde der Salz gewesen ist. So. Also eigentlich nicht. So. Eigentlich, wenn man alles von Hal Draper, die guten Sachen von Willy Hohn oder Kritiken, also gute Kritiken oder Erläuterungen, die es irgendwie zu Beginn der dritten Internationale irgendwie gegeben hat, über das Saal hernimmt, irgendwo bleibt das trotzdem stehen. Also zumindest diese Schlussfolgerung von mir. Es wird ganz viel quasi zu Recht gekübelt. So, also natürlich hatten Marx und der Saal politische Auseinandersetzungen und Differenzen. Das lag nicht an persönlichen Animositäten, die es vielleicht auch gab, aber aus konkret politischen Gründen. So. Aber ja, wie gesagt, irgendwie hatte dieser Satz von Mehring irgendwie mehr von Dialektik und damit eigentlich Marxismus als alle LaSalle-Kritik, die dem gegenüberstanden. Deshalb habe ich es interessant genug gefunden, um da heute drüber zu reden. Spricht es mit uns heute oder spricht es mit dir heute? Warum LaSalle aus der Perspektive von 2025? Er wird verwendet. So. Also, keine Ahnung, der hat irgendwie 200. Geburtstag oder Todestag, ist doch gerade. Und auf einmal ist das Feuilleton voll mit Artikeln über das Saal. Es kommen Bewilligungen des Militärbudgets in Deutschland. Das Saal. So. Ich glaube, am Ende wäre es die Linken beschäftigt. Ob das gerade mit der Realität korrespondiert. Ich meine, ich habe mir kurzzeitig überlegt, warum sollte man sich nicht einfach, also das muss ich Platypus kurz verlassen, geistig, also warum sollte man sich nicht einfach proletarische Bewegungen zur Durchsetzung von bürgerlichen Rechten wie Redefreiheit irgendwie machen, was uns irgendwie gerade keinen interessiert. Aber dann fehlt auch die reale Bewegung und die Leute, die das gerade interessieren wird. Aber also es kann schon Überlegungen in die Richtungen anstellen, aber ich sehe jetzt nicht, wo das passieren wird. Oder wo quasi so ein bewusstes, wir pfeifen jetzt mal auf Marx, warum nicht mal das sein? Dabei. Sondern es ist immer entweder halt die Legitimation einer staatstragenden Sozialdemokratie, oder der Verunreinigung des Marxismus. So. Also so ist es mir begegnet. Kein gern widersprochen. Das ist jetzt klar. Könntest du vielleicht ganz kurz noch mal den Punkt zum Gotha-Parteitag, also Ende des Lassalleanismus, Sternstunde von Lassalle macht jetzt ausführen, das habe ich akustisch beim ersten Mal nicht ganz verstanden. Also was der Grund dafür ist, oder? Was also so warum das gleichzeitig passiert. Genau. Ja? Weil quasi die Partei, die er geschaffen hat, so weit ist, dass das ist jetzt Interpretation von mir, aber mache ich mal. So weit ist, dass sie sogar ohne seine Ideologie existieren kann. Also dass sie die Organisation ist in der Lage, ihn zu überwinden, der sie gegründet hat. So. Also es gibt es klingt fast nach einer Aufhebung von der Seite. Also so, er verwirklicht sich selbst dadurch, dass er die Partei so geschaffen hat, dass sie dazu in der Lage ist. Also ich freue mich, wenn wir ins Lokal gehen, aber ich würde schon noch fragen können. Ich hätte, glaube ich, noch eine Frage. Ja, ein bisschen Antwort schon auf, mit diesem gesamten, ja, möchte man es nennen, Lassalle als ideologisches Arsenal für die Gegenwart zu begründen. Man muss die Linkspartei dazu etwas machen, wie sie es macht. Und das Interessante ist natürlich aus der Perspektive, dass er ja eigentlich in seiner Rolle als einer der heranwachsenden Chefideologen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ja eigentlich Lassalle hernimmt, um gegen seine eigene Partei zu schießen. Und bis jetzt die Frage dann, okay, wieso kann er das, was spricht vielleicht dann nicht zu dir irgendwie in Lassalle, sondern was spricht dann in solchen heutigen Denkern, also was führt dazu, dass es losgelöst von irgendwelchen Jahrestagen eine Notwendigkeit gibt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil letztlich könnte man auch sagen, er ist schon gut 180 Jahre tot, und man kann ihn auch einfach liegen lassen. Oder dann kann man ihn nicht liegen lassen. Naja. Oder ich glaube schon, dass, also man kann vielleicht, weil was Inga Solti ja auch macht, ist so eine Art Neokautskanismus zu vertreten. Entschuldigung. Eigentlich mag ich da jetzt keine große solche Kritik aufmachen, aber das glaube ich noch nicht sinnvoll ist. Weil der wird noch auf Veranstaltungen, Podien reden, auf dieser Konferenz, und bitte stellt ihm alle Fragen, die ihr ihm stellen wollt. Aber so. Oder was schon ein Grund sein kann, oder jetzt so spekulativ gesprochen, oder man hat jetzt diese Phase von so einem Neokautskanismus, und jetzt muss man vielleicht irgendwie rechtfertigen, warum dann der Kautskanismus nicht funktioniert hat. So. Dann ist so der Opportunismus, der von Lassalle herrührt, ein sehr bequemer Zugang dazu. Meine Frage, die man vielleicht auch noch aufmachen kann, ist so vielleicht anschließend an eine Frage vorher ist. So die Frage nicht, warum gärt der Lassalle irgendwie, nachdem man nach Rotheit gewunden wird, irgendwie weiter, sondern eher warum schafft es Lassalle eine Organisation zu schaffen, die ihn überwinden kann? Oder die von Marxisten übernommen werden kann? Einfach aufgrund eines historischen Prozesses. Warum, also nicht warum ist das, was Lassalle geschaffen hat, nicht marxistisch, sondern warum wird es das irgendwie? Also, sind vielleicht Fragen, die heute adressieren. Vielleicht schließt es jetzt ganz gut an. Ich habe einfach noch mal eine relativ einfache Nachfrage, oder vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen näher erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass das hat diesen Deutschen Arbeiterverein gegründet. Er stirbt, bevor es irgendwie das Gotthard-Programm gibt, richtig? Oder da kenne ich gar nicht gut aus, wie kommt es dazu, dass jetzt dieser Arbeiterverein da merkt zur SPD und, keine Ahnung, die Eisenacher dann ihre Linie da durchsetzen können, oder dass sich dann der ganze Marxismus orientiert und so das als Idee oder der, dass ja das alles, was da so rausgedrängt wird. Also da würde ich mich vorher noch ein bisschen was erzählen kann dazu. Ich kann fast nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Also recht viel mehr, was ich jetzt. Ja, also, wie gesagt, eine zunehmende Notwendigkeit von Gewerkschaften. Und eine Situation, die von der Partei verlangt, ein Verhältnis zu Gewerkschaften aufzubauen, das nicht ist, wir organisieren euch schon irgendwie als Gewerkschaften, aber am Ende des Tages seid ihr nur dazu da, um für das allgemeine Wahlrecht zu agitieren. Also, das ist ideologisch nichts, was. Oder. Einfach praktisch nichts, was lange trägt. So. Und deshalb können die auch in der Mehrheit sein, oder? Schweizer und die Lassalleaner waren zum Zeitpunkt des Gotthard Parteitags weit in der Mehrheit, haben mehr Gewerkschaften organisiert als die Eisenacher, als Bibliothekar. Aber trotzdem war die Konstellation so, dass die Lasseianer sich eigentlich selbst abgeschafft haben. Oder es mit der Geschichte getan haben. Ich hätte noch eine kleine Ergänzung zu deiner Frage. Es gibt ja auch in diesem Fall Bebel, macht ja auch in seinem Buch einige Dinge auf, irgendwie, wo er darauf eingeht, ja, warum letztlich sich der Marxismus durchsetzt und der Lasseianismus irgendwie davon verdrängt wird, in gewisser Weise. Und ein Punkt ist, dass natürlich auch gerade unter dem Vorsitz von Schweizer dann zunehmend ja, so eine Art diktatorische Verhältnisse innerhalb von dem ADHV einziehen und es auch innerhalb der vom ADHV immer wieder stärkere Kritik gibt an Schweizer und an seiner Art und Weise, die Partei zu führen. Und auch diese Differenzen, die ja irgendwie auch immer noch sehr präsent sind, auch in der Zeit nach der Zeit, also zwischen SDAP und ADHV, die sich ja teilweise auch hart bekämpfen in Auseinandersetzungen, auch Versammlungen, die werden zunehmend in dem Sinne immer weniger, weil einfach die Differenzpunkte verloren gehen, mit zunehmender Entwicklung auch der Arbeiterklasse in dem Sinne und der zunehmenden Organisierung. Und so ist in dem Sinne vor dem Europa Parteitag, stellt sich eigentlich größtenteils die Frage, okay, warum sind wir überhaupt noch gestalten? Und in dem Sinne ist es dann, würde ich argumentieren, oder was auch Bebel zum Beispiel sagt, dass die Notwendigkeit von dieser Spaltung unklar ist und man schon erkennt, dass man als geeinte Kraft eine Rolle spielen kann, die dem, also die genannte Dimension hat. Würde nicht widersprechen. Zumindest fällt mir gerade nichts dazu ein, dass ich dem nicht widersprechen will. Gut, wo gehen wir hin? Du weißt es nicht? Oh Mann. Wir gehen alle zu etwaigen Bars, die uns gefallen werden. Es gibt kein gemeinsame Bar, aber es gibt ein paar Straßen, die es hier leicht zu entdecken gibt. Aber wir haben ja morgen auch ein volles Programm, deswegen bitte nicht zu lange, nicht zu viel, es sollte morgen fit sein. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Diskussion, für das Zuschauen und bis morgen. Inga, sorry, Inks. Ich weiß schon, ich weiß schon. Das ist nicht mein Punkt. Moin, gehen wir? Das gezeigt. Thank you.